Dialoge, Seite 225, Machiavell. Zur Grundlage meines Handelns nehme ich das Proletariat, dessen Masse nichts besitzt. Es wird von den Lasten des Staates fast nicht gedrückt. Fiskalische Maßnahmen werden die Gedanken der Arbeiterklasse wenig in Anspruch nehmen. Montesquieu, du lässt also, gestützt auf den souveränen Willen der Besitzlosen, die Besitzenden zahlen. Das ist das Lösegeld, das die größere Zahl und die Armut dem Reichtum auferlegt. Anmerkung Fleischhauer. Im Folgenden besteht nur ein ganz loser Zusammenhang zwischen beiden Schriften insofern, als zwar in beiden von der Geldwirtschaft des Staates die Rede ist, im Einzelnen aber teilweise ganz verschiedene Fragen erörtert werden. Hauptsächlicher Gegenstand der Protokolle sind hier Einführung einer progressiven Besitzsteuer, Einführung einer progressiven Stempelsteuer für Kaufverträge und Erbschaften, Ansammlung von Reserven in der Staatskasse, Verwendung von Überschüssen für öffentliche Arbeiten, Errichtung eines Rechnungshofes, Beseitigung der höfischen Empfangs- und Vertretungspflichten, Erzeugung künstlicher Wirtschaftskrisen und absichtliche Verschuldung der Staaten, Regelung des Geldumlaufes, Schaffung einer Währung auf Grundlage der Arbeitskraft und Beseitigung der Geldwährung im künftigen jüdischen Weltreich. Joly dagegen beschäftigt sich auf den Seiten 225 bis Seite 243, das ist im zweiten Teil des 18. und im ganzen 19. Dialog hauptsächlich mit dem Staatsvoranschlag. Der Inhalt des letzteren Dialoges ist nach der Inhaltsangabe Jolys auf Seite 333. 19. Dialog, Bürgschaften, die der Staatsvoranschlag nach Montesquieu bietet, notwendiges Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben, getrennte Abstimmung über den Voranschlag der Einnahmen und denen der Ausgaben, Verbot, Ergänzungskredite und außerordentliche Kredite zu eröffnen, Abstimmung über den Voranschlag nach Kapiteln, Rechnungshof, Antwort Machiavells, die Geldwirtschaft des Staates ist unter allen Teilen der Politik diejenige, die sich den Lehren des Machiavellismus am besten anschmiegt. Machiavell will den Rechnungshof bestehen lassen, betrachtet ihn aber als gleichsam harmlose Einrichtung. Er macht sich über die Regelmäßigkeit in der Einhebung der öffentlichen Abgaben und über die Wunder der Rechnungsführung lustig. Er hebt die Gesetze auf, die das Gleichgewicht im Voranschlage, die Kontrolle und die Begrenzung der Aufgaben verbürgen. Es ist ganz unwahrscheinlich, dass der Verfasser der Protokolle den 19. Dialog übergangen hätte. Viel naheliegender ist die Annahme, dass hier beim Abschreiben der Protokolle ein Teil ausgelassen wurde. Weiter im Text.